Zum 70. Gründungstag der koreanischen Kinderorganisation wurde die nationale Ausstellung der Science-Fiction-Literatur und Modellen von Kindern 2016 eröffnet. Am 3. Juni gab es im zentralen Jugendclubhaus in Pyongyang eine Eröffnungsfeier. Lee Il-hwan, Abteilungsleiter des Setka der Partei der Arbeit Koreas, die Mitarbeiter des Jugendverbandes und die Schulkinder in der Stadt Pyongyang nahmen daran teil. Zur Schau gestellt sind rund 310 ausgezeichnete, zukunftsorientierte, literarische und künstlerische Werke, Modellen und Programme von Schülern aus der ganzen Republik. Nach der Eröffnungsfeier besichtigten die Teilnehmer die Ausstellungshalle.